Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz so einen kleinen Ausflug machen, ein bisschen zu Jones und seinem Buch Erziehung, Bible Education, Erziehung nach biblischen Grundsätzen. Genau, die Rolle der Bibel in der Erziehung. Und dort zeigt er die Grundsätze auf, dass wir mit einem Wirbel, mit dem, glaube ich, dem siebten Halswirbel oder irgendeinem Brustwirbel anfangen und von da aus dann den ganzen Menschen aufbauen, nicht zerschneiden, sondern aufbauen. Und dann wird erst die Wirbelsäule gebildet. Die Wirbelsäule ist das Zentrum des Menschen und da baut man dann alles andere dran. Und wenn man dann das Skelett fertig hat, dann merkt man, jetzt brauchen wir Muskeln, um das Skelett bewegen zu können. Und dann müssen die Muskeln versorgt werden, dann kommt das Kreislaufsystem und das Magen-Darm-System und so weiter. So ergibt sich dann eins um das andere, bis dann ein kompletter Mensch fertig ist. Jetzt habe ich aber ganz woanders angefangen, habt ihr das gemerkt? Und ich bin eigentlich immer mehr froh drum, dass das so geworden ist. Nicht, weil ich das schlecht finde, was Jones da schreibt, sondern es ist ein anderer Gesichtspunkt. Das ist nur Anatomie, wenn man dieses Fach lehrt. Wenn man sich aber, wie wir das machen, sofort mit dem ganzen Leben beschäftigen möchte, denke ich, muss man den Hebel ganz woanders ansetzen. Wo nämlich? Beim Kreislauf des Lebens. Stimmt's? Das ist das Zentrum. Und alles, was funktionieren will, muss an diesen Kreislauf angeschlossen werden. Ob das jetzt das Skelettsystem ist, ob das irgendein Organ ist oder was auch immer das ist, es muss an den Kreislauf des Lebens angeschlossen sein und darf ihn nicht behindern. Und damit ergibt sich alles Weitere von diesem Grundstück aus, den wir jetzt gelernt haben. Könnt ihr das sehen? Also eine andere Betrachtungsweise, die wiederum von einem Zentrum ausgeht, in dem Fall von dem Kreislauf des Lebens, und alles, was noch im Körper irgendeine Rolle spielt, muss daran angeschlossen sein. Denkt, der Grundsatz ist klar. Ja? Und auch jede Therapie, wenn sie weise ist und mit Gott zusammenarbeitet, muss diesen Grundstock benutzen. Das wird mir deutlicher und deutlicher und gibt uns eine ganz schöne Möglichkeit, immer klarer auch zu unterscheiden zwischen den einzelnen Therapieformen. Die Frage ist, wo greift das Ganze an? Bringt das den Kreislauf des Lebens in sich in Harmonie oder stört es ihn? Reinigt es ihn oder verunreinigt es ihn? Es gibt viele Methoden in der Welt, die angeblich ganz gut wirken, aber reinigen die dieses System oder verunreinigen sie es? Und so wird ganz schnell klar, und ich habe mir geschworen, ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte Schritt für Schritt lernen und immer besser lernen, wie man Kranke behandelt, aber ich möchte, dass jeder weitere Schritt, den ich lerne, alte Sachen ausmerzt und mir wieder ein neues Instrument an die Hand gibt, was sich nahtlos in diese Art einfügt, die Gott uns gegeben hat. Und so habe ich halt angefangen mit den kalten Füßen, es hat sich ein Riesenbereich aufgetan und dann kam dies und jenes, das und das und ich prüfe heute, stört das diesen Kreislauf des Lebens oder stört es ihr nicht? Bringt das Harmonie in dieses System oder bringt es Disharmonie in das System? Und dann weiß man sehr schnell, was auf die Seite muss und was man weiterverfolgen kann. Ich möchte auf keinen Fall, ich habe das auch schon jemand gesagt, alle diese Methoden der Naturheilkunde sind ausprobieren, sondern ich möchte so vorwärts gehen, wie Gott den nächsten Schritt lenkt und den nächsten Schritt lenkt. Und er hat es eigentlich immer so getan, dass ein Wort da ist vom Geist der Weissagung, das sich plötzlich als ein Schlüssel erweist in einen Riesenbereich hinein. Und das ist eine wunderschöne Richtschnur, für die ich heute so dankbar bin, weil ich sehe, wenn der Geist Gottes das lenkt, dann ist man auf sicherem Pfad. Und alles andere ist eine ganz wackelige Angelegenheit, vielleicht sogar gefährlich. Wer möchte nicht sagen dazu? Jedes Organsystem muss also an diesem Kreislauf des Lebens hängen. Und hängt ihr auch? Wenn ihr euch das anschaut, falls ihr das vergessen habt, was ist der Kreislauf des Lebens? Vom linken Herzen zu den Beinen, zu den Extremitäten, zurück zum rechten Herzen, dann wird es ausgetauscht in die Lungen und kommt wieder über das linke Herz zu den Extremitäten. Aber dasselbe Prinzip haben wir mit den Nieren zum Beispiel. Wir haben das linke Herz, das Blut kommt zu den Nieren. Hier ist es so gezeichnet, dass es durch beide hintereinander durchgeht. Ihr müsst euch vorstellen, dass die parallel geschaltet sind, gell? Dass jede Niere das frische Blut kriegt und jede Niere dann das Blut verbraucht und venöses Blut zurückkommt. Also das Blut kommt vom linken Herzen, geht durch die Nieren, wird dort verbraucht Die Nieren geben das Blut zurück zum rechten Herzen. Das rechte Herz bringt sie in die Lunge, um dort reinigen zu lassen. Und es kommt wieder alles zurück, das linke Herz zu den Nieren. Das ist ein Kreislauf des Lebens. Das ist ein Kreislauf des Lebens. Das gehört mit dazu zum Kreislauf des Lebens. Und hier haben wir eine besondere Situation. Hier haben wir das linke Herz, gibt das Blut ab an die Gedärme. Gedärme, ich sage gleich, was das alles bedeutet. Das heißt Magen, das heißt Dünndarm, das heißt der größte Teil des Dickdarms bis hin zum Enddarm. Der Enddarm zählt hier bei diesem System jetzt nicht mehr dazu. Enddarm, Bauchspeicheldrüse und Milz. Diese Organe, die unpaarig sind, haben eine ganz interessante Struktur. Das heißt, sie sind angeschlossen an den Kreislauf des Lebens. Sie nehmen das frische Blut vom linken Herzen, geben es aber nicht zurück an das rechte Herz, wie das überall woanders der Fall ist, sondern geben das Blut erst nochmal an die Leber weiter. Und die Leber soll jetzt von diesem Blut, was ein anderer schon sozusagen verbraucht hat, soll die leben. Tut sie aber nicht. Sondern diese Situation wäre unerträglich, wenn die Leber nicht selber eine Verbindung zum Himmel hätte, sage ich jetzt mal. Seht ihr das Prinzip? Wenn wir die Botschaft vom Botschafter empfangen, dann sind wir die Leber, wir sind an zweiter Stelle. Und wenn wir nicht selber uns unser eigenes Blut von dem linken Herzen vom Himmel holen, dann gehen wir kaputt unter dem, was wir von dem Darm kriegen. Das verbraucht, könnt ihr das sehen? Wenn wir es nicht selber nachstudieren und selber den Heiligen Geist dazu kriegen und dann voll überzeugt werden davon, dann ist das, was der Botschafter uns bringt, eine verseuchte Suppe, darf ich mal so sagen. Könnt ihr das sehen? Und mir ist sofort ein Zitat eingefallen. Ich habe das hier extra nochmal rauskopiert. Hier nochmal, das ist der Pfortaderkreislauf, ja? Weil die Vene, die das Blut vom Darm, vom Magen, von der Bauchspeicheldrüse, von der Milz zusammensammelt und in die Pforte der Leber führt, das ist die Pfortader. Und das ist dann der Pfortaderkreislauf. So, und der Text, der mir sofort eingefallen ist, als ich das gesehen habe, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, der nur von den Menschen seine Stärke bezieht. Wir fragen auch unseren Bruder um Rat, gell? Aber wir sind nicht abhängig davon, sondern wovon sind wir abhängig? Hiervon sind wir abhängig. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist die Leber, die an den Herzkreislauf angeschlossen ist und deren Zuversicht der Sauerstoff der Aorta ist. Ich habe jetzt das umgemünzt, ich habe es gemerkt, ja? Der ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Die Leber, wenn sie ihre Wurzeln nur in dem verbrauchten Blut des Darms hätte, sie wäre nicht schlecht bedient, aber auch nicht gut bedient. Ja? Aber der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sie doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich auch nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das heißt, wenn Gifte aus dem Darm kommen, dann würde die Leber, hat die Leber ganz schwer zu arbeiten, das ist das dürre Jahr, gell? Aber sie schafft es trotzdem, weil sie ja noch eine andere Quelle hat. Sie hat die Wurzeln hier, an den Wasserquellen, an den Sauerstoffquellen, würde man in dem Fall sagen. Und sie kann ihre Arbeit gut tun und trägt Früchte. So viel zum Pfortaderkreislauf. Es macht mir zunehmend Freude, das Evangelium im Körper verwirklicht zu sehen. Ja? Ich hoffe, euch auch. Jetzt haben wir schon sehr viel vom Kreislauf. Jetzt müssen wir kurz einen Ausflug zu scheinbar etwas anderem machen und dann kommen wir wieder zum Kreislauf zurück. Es fehlt noch ein ganz entscheidender Punkt beim Kreislauf, den wir überhaupt noch nicht besprochen haben. Und den werden wir jetzt auf Unwegen angehen. Und zwar ist folgendes. Das Prinzip, nachdem ich also jetzt gelernt habe, vorzugehen, ist das: Wir haben den Kreislauf des Lebens mit verschiedenen Stationen. Das ist das Grundprinzip, nach dem wollen wir arbeiten. Und der erste Grundsatz ist der, dass wenn etwas funktionieren soll, dann muss es einen Anschluss haben an diesen Kreislauf. Könnt ihr sehen, ja? Der zweite Punkt ist der, dass das, was hier zirkuliert, es muss gut zirkulieren, ja? Es darf nicht ungleichmäßig zirkulieren, es dürfen keine Stauungen irgendwo sein, es muss frei zirkulieren können. Und da haben wir unseren Teil dazu beizutragen. Wir haben dazu beizutragen, dass der Anschluss gut ist, wir haben dazu beizutragen, dass alles frei funktionieren kann, frei zirkulieren kann. Und der dritte Punkt, zu dem wir beitragen müssen, ist, dass das, was da zirkuliert und gut zirkuliert, selber auch gut ist. Könnt ihr sehen? Das ist das Prinzip des Reinigens. Natürlich hilft es mir nichts, den Saft zu reinigen, wenn er nicht zirkuliert. Wozu das? Was steht also an erster Stelle? Die gute Zirkulation oder das Reinigen? Zuerst muss mal alles gut zirkulieren. Und dann muss ich mir überlegen, woran kann es jetzt noch liegen, wenn es nicht funktioniert? Da muss ich mir sagen, jetzt muss ich schauen, ist der Saft in Ordnung? Ne? Wie ein Mechaniker. Erst schaut er, ist das in Ordnung? Ist Benzin oder Funke weg? Dann schaut er weiter und weiter und weiter immer mehr ins Detail. So, der nächste Punkt ist reines Blut. Und damit tut sich eigentlich mir jetzt der Verdauungskanal auf. Ja? Das wäre der nächste Punkt, wo man fragen muss, von wem wird denn das Blut verunreinigt? Oder von wem kriegt es denn gute Sachen? Und ich möchte den den Magen-Darm-Kanal jetzt nicht besprechen, aber ein anderer Punkt, den wir sofort besprechen können, ist das Reinigen dieses Blutstroms und das reine Erhalten dieses Blutstroms geschieht mit einem ganz einfachen Mittel. Mit Priel. Mit Wasser. Oder? Mit Wasser. Ich weiß, ich bin gemein. Es wird sich sicherlich noch bessern im Laufe der Zeit. So, jetzt trinken wir einfach mal Wasser. Wir haben unser Glas Wasser, schlucken das runter. Das geht ganz normal seinen Weg durch den Mund, durch die Speiseröhre, in den Magen. Der Magen gibt es weiter an den 12-Fingerdarm, der hier liegt. Hier geht es dann in den oberen Dünndarm, wo das Wasser aufgenommen wird und ins Blut geht. Und wenn das Wasser ins Blut gegangen ist, dann ist es jetzt mit ein Bestandteil unseres Kreislaufsystems geworden. Wo habe ich die Folie hingelegt? Naja, ihr kennt inzwischen den Kreislauf. Ist ein Teil des Kreislaufs. Hier ist sie. Durch den Darm kommt das Wasser, erstmal natürlich durch die Leber. Die wird wunderschön gespült, die ist so dankbar dafür. Das ist wie wenn man ihr den Bauch kitzelt. Wirklich. Und dann kommt das ins Blut und zirkuliert im ganzen Körper. So, und jetzt wird es Zeit, sich mal anzuschauen, was eigentlich hier in den Kapillaren wirklich passiert. Was passiert? Eine ganz verrückte Sache, die mir eigentlich erst so nach und nach richtig bewusst geworden ist, anlässlich meines Unterrichts in der Schule, wo ich unterrichte, wo ich Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre und Medikamentenlehre unterrichte. Und je mehr man den Schülern versucht, das klar zu machen, was da läuft, da gehen einem erst so richtig die Lichter auf. Und das passiert. Es kommt auf der arteriellen Seite, auf der Seite vom linken Herzen, wo das sauerstoffreiche Blut ist, natürlich auch das Wasser mit in diesem Blut. Und die Arterien werden immer enger und immer enger, bis wir zum Schluss die ganz feinen Arteriolen haben. Und dann kommt die Kapillare. Auf der Anfangsseite der Kapillare ist ein Überdruck vorhanden. Und die Kapillare selber ist halbdurchlässig wie ein Kaffeefilter. Das heißt, was macht der Kaffeefilter? Man schüttet den Kaffee rein, samt dem Satz. Und was passiert? Das Wasser fließt durch den Filter durch, der Satz bleibt drin. Dasselbe passiert hier mit dem Blut. Das Eiweiß hat einen großen Kopf. Das passt durch die kleinen Löcher nicht durch. Die Blutzellen haben einen riesen Schädel auf. Die passen nicht durch die Drahtmaschen am Fabrikzaun, ja? Die bleiben draußen. Aber das Wasser hat einen ganz kleinen Kopf. Ihr wisst, Wasser kommt überall durch. Ja? Das Wasser verlässt das Gefäßsystem. Das Wasser, auch die Gase, die damit drin sind, Sauerstoff zum Beispiel, und auch die gelösten Nährstoffe, die sind so klein gemacht worden im Körper, dass die auch durch können. Und so beginnt hier in der Kapillare eine riesen Auswanderung aus dem Gefäß ins Gewebe. Was soll denn das? Da sitzen die Zellen, die lechzen nach Versorgung. Ja? Aber uns interessiert es nicht so sehr die Versorgung der Zellen, sondern die Zellen, die produzieren natürlich auch Müll und jede Menge Abfall. Und jetzt kommt hier ein Strom von Wasser, der das Gefäß verlässt, der an den Zellen vorbeistreicht. Und auf der anderen Seite der Kapillare, ab der Hälfte der Kapillare, kippt der Überdruck in einen Unterdruck. Und jetzt zieht das ganze Wasser wieder ins Gefäß rein. Das heißt, das Wasser verlässt das Gefäß, spült die verschmutzten Zellen, nimmt also sozusagen den Müll weg und verkrümelt sich wieder am anderen Ende in die Kapillare und fließt ab. Das ist doch ein Wunder, oder nicht? Und das passiert überall. Ob das im Knochen ist, ob das in der Haut ist, ob das im Muskel ist, egal wo das ist, ob im Gehirn, im Nerven, egal wo, überall passiert dieser Mechanismus. Das Wasser verlässt das Gefäß, reinigt, nimmt den ganzen Dreck mit, schlüpft wieder ins Gefäß und transportiert es ab. Wie das Evangelium, das Lebenswasser, gell? Es dringt in uns ein, wir nehmen es auf, es durchdringt den ganzen Menschen, nimmt Schmutz und Sünde und all diese Dinge mit und verkrümelt sich wieder. Das heißt, wir senden dann dank unseres Evangeliums diesen ganzen Sündenstrom gen Himmel. Dasselbe passiert im Evangelium. Wenn allerdings, und jetzt kommt ein neues Element dazu, ich möchte das gleich hiermit anführen, das Ganze hat einen kleinen Haken. Nicht alles Wasser, was hier austritt, findet den Weg wieder hier rein. Und das ist ein ganz großer Jammer. Das macht ungefähr 10% aus, was im Gewebe liegen bleibt. Und von allem, was da rausströmt, 10% übrig bleiben, da kommt eine ganze Menge zusammen. Irgendwann ertrinken die Zellen im Wasser. Das heißt, dann haben wir Wasser in den Beinen oder in den Händen oder solche geschwollene Augenlider oder sonst was. Und das ist absolut schlecht. Also hier ist was Gutes mit was Schlechtem verknüpft. Es ist doch immer überall irgendwo der Haken mit dabei. Gell? Ihr kennt das. Wenn man den Wurm im Maul hat, hat man den Haken im Gaumen. Das haben wir mal am Sabbat bei Fischen beobachtet. Da hat der Fischer die Angel reingeschmissen und der Fisch rang und der hat ihn rausgezogen. Da waren so viele Fische. Die haben gesehen, was da passiert. Der Nächste hat wieder hingebissen. Dann wurde der vor seinen Augen rausgezogen, als die Angel reinkam ins Wasser und wieder einer angebissen. Verrückt, ja? Genau dasselbe ist hier. Aber Gott hat das nicht so gelassen. Damit das nicht sich ansammelt, müsste noch was da sein. Ihr seid jetzt Wissenschaftler, ihr habt keine Ahnung vom Universum und sagt, aufgrund der Gegebenheiten müsste noch das und das zu finden sein. Die suchen so lange, bis sie das finden. Ja? Was müsste hier noch da sein, wonach ihr sucht? Sagt mir keine Fachausdrücke, sagt mir, nach was ihr sucht. Ein Staudamm. Ja gut, irgendwann würde das auch über den Staudamm laufen. Ich wüsste eine bessere Lösung. Nach was würdet ihr suchen? nach ihrem Kanal. Wir haben ja auch zu Hause, wir haben die Müllabfuhr und den Kanal. Ja? Die Müllabfuhr nimmt nicht alles mit. Ein paar Sachen lassen wir auch über den Kanal wegfließen. Ja? Naja, es ist so. Und genau dasselbe haben wir hier. Wir haben hier noch einen Abfluss da. Nur für 10%. Aber die machen es aus. Was ist das für ein Abfluss? Bitte? Verstehen Sie? Nee, das muss, bevor du es wegschwitzen kannst, muss es erst wieder im Gefäß sein. Das Lymphsystem. Schon mal was gehört davon? Das Lymphsystem. Das sind wieder kleine Gefäße. Ich habe ein Bild für euch da. Die haben hier im Gewebe ihre Endigungen oder ihren Anfang. Hier lauter feine Kanäle, die dann zu einem großen Kanal zusammenführen. Hier. Das ist nur grob rausgeteilt, das ist überall im Körper verbreitet. Ganz kleine Kanälchen, die das Wasser aufnehmen, auf ein paar Lymphstationen, Knoten, die das reinigen, und dann fließt es weiter. Und was meint er, wo dieser Saft hinfließt? Was meint er, wo der Saft hinfließt? Wo würdet ihr, wenn ihr jetzt nach dem Kreislauf des Lebens argumentiert, wo würdet ihr den Saft hinfließen lassen? Wenn irgendwo bei uns Menschen, wir kriegen die Segnungen von Gott, 90% gehen bei ihm zurück, 10% werden anderweitig verwertet. Wenn das dem Kreislauf des Lebens entsprechen soll, wo muss der Saft hinfließen? Wo muss er hinfließen? Der muss wieder in den Kreislauf rein, sonst ist es kein Teil vom Kreislauf des Lebens. Das hat eine ganz interessante geistliche Lehre auch. Nun schaut mal, hier überall sammeln sich diese Lymphbahnen von allen Organen, von allen Gewebestrukturen und fließen in diesen großen Milchbrustgang, das ist der größte, die größte Zusammenfassung von dem Kanal, hier oben in die linke Armvene und dann von da sofort zum rechten Herzen, vom rechten Herzen zur Lunge und den ganz normalen Kreislauf wieder. Das heißt, das wird wieder in das ursprüngliche System zurückgebracht, und zwar interessanterweise vor dem rechten Herzen. Wisst ihr noch, was das rechte Herz ist? Im übertragenen Sinn. Das wird bevor das muss vor dem rechten Herzen noch wieder in diesem System sein. Christus. Das muss etwas sein, was von uns weg einen anderen Weg nimmt und doch, wenn es richtig funktionieren soll, wieder über Christus den Weg zu Gott zurücknehmen. Preisfrage, was ist das? Gewinn, ein großer Segen. Was ist es? Habt ihr nicht verstanden? Ich erkläre es euch gleich so, dann werdet ihr sofort verstehen, um was es geht. Also, wir haben den Kreislauf. Mal schauen, ob ich ihn wieder finde. Die Folie, ah, hier ist die Folie. Wir haben den Kreislauf des Lebens. Ja? Linkes Herz, Kapillare, dann verlässt das Blut das Wasser, die Gefäße, geht durchs Gewebe, geht wieder auf die venöse Seite und kommt zum rechten Herzen zurück. Ja? Das ist der Kreislauf. Und jetzt haben wir 10%, die hier nicht in die Vene rübergehen, sondern einen anderen Weg nehmen, der hier nicht eingezeichnet ist. Und wenn das trotzdem den Kreislauf des Lebens entsprechen soll, dann muss dieser andere Weg vor dem rechten Herzen wieder in den Kreislauf zurückgekommen sein, um an dem Kreislauf des Lebens teilzunehmen. Seht ihr? Es darf nicht das Herz überspringen. Es darf nicht sein, was Christus überspringt. Könnt ihr das sehen? So, was ist es? Ich habe eine Sünde, es gibt ein Gleichnis von dem König und dem, der ihm was schuldet, und dem, der dem was schuldet. Wisst ihr, was ich meine? Jawohl. Bitte? Schalksknecht, ja. Was ist die Lehre dabei? Meine Sünde, die ich Gott gegenüber habe, die läuft auf diesem Weg direkt zu Christus. Ja? Aber die Schuld, die der andere mir gegenüber hat, was ist mit der? Oder wenn ich dem anderen gegenüber eine Schuld habe, ich kann die mir von Gott vergeben lassen. Reicht das aus? Das ist der größere Teil, gell? Das sind die 90%. Aber da bleiben 10% übrig. Und wenn die bleiben, die verseuchen die ganze Atmosphäre. Was sind die 10%? Diese Ebene. Ich muss den anderen auch um Vergebung bitten. Wenn ich das nicht tue, dann helfen mir die ganzen 90% nichts. Und was meint er, wenn der andere mir wirklich von Herzen vergibt und so vergeben kann, dass wo Hass ist, dann später Liebe ist? Wo muss der Strom hin, damit das wirklich funktioniert? Der jetzt über diesen anderen Menschen, über diese Lymphstation geleitet wird. Wo muss der hin? Wieder über Christus. Sonst gibt es keine echte Vergebung. Könnt ihr das sehen? Jetzt ist noch ein Punkt. Mal schauen, wie lange wir noch Zeit haben. Ja, die Zeit rast. Eine Sache, die sich noch als Frage stellt, was ist denn hier mit diesem Blut? Das ist ja, wenn ich mir so vorstelle jetzt, das sind wirklich die Füße, das Herz pumpt ja mit Druck und den Berg runter. Das ist leicht, ja? Jetzt habe ich mein Blut da unten in den Füßen. Aber wie kommt es wieder hoch? Wenn das da unten durch die Kapillaren ist, hat das keinen Druck mehr. Wie kommt es wieder hoch? Es muss den Berg hochfließen, gell? Und hochfließt nicht von alleine. Welche Kräfte sind da? Du hast gesagt, es muss angesaugt werden. Wer saugt denn? Das Herz übt einen gewissen Sog aus. Das alleine reicht aber nicht aus. Aber ohne den geht es auch nicht. Was ist der Sog des rechten Herzens? Kennt ihr einen Text? Die Liebe Christi ziehet uns. Ja? Aber noch was gehört dazu. Noch was gehört dazu. Noch eine Pumpe. Da unten müsste noch eine Pumpe sitzen. Haben wir eine? Wir haben eine. Und zwar sind das die Muskeln. Mit jeder Aktion zieht sich der Muskel zusammen und lässt wieder locker. Nichts anderes wie beim Herzen auch. Ne? Das geht aber nur, wenn etwas ganz Bestimmtes vorhanden ist. Und zwar sind das die Venenklappen. Das heißt, hier ist eine Vene aufgezeichnet und die sie umgebende Muskulatur. Und alle 10 cm haben wir eine Klappe. Und das ist gut so. Was bedeutet eine Klappe? One way only, ja? Das heißt, das ist wieder ein Symbol auf das Gesetz. Und die Muskulatur, das sind die Starken, ja? Die das Ganze liebevoll massieren. Und wenn hier Klappen vorhanden sind, dann wird der Strom wohin gehen? Nach oben. Stellt euch mal vor, dieser Muskel zieht sich zusammen. Was wird mit dem Blut passieren? Das wird sich nach allen Seiten versuchen zu verkrümeln. Ja? Kann aber nicht nach allen Seiten. Denn wenn es nach unten drückt, drückt es die Klappe zu. Drückt es aber hier in diese Richtung gegen die Klappe, dann macht die auf. Und damit ist von Haus aus vorgesehen, rückwärts geht nicht, nur nach vorne. Und das 10 cm weise. Wäre das ein einziges Gefäß ohne Klappen, dann hätten wir einen solchen Druck in den Beinen unten, dass wir so dicke Elefantenbeine hätten. So viel Wasser würde sich da andammen. Aber weil der Druck immer in 10 cm Blutsäule unterteilt ist, haben wir an keiner Stelle mehr als 10 cm Wassersäulendruck. Nichts mehr. Würden die Klappen wegfallen, hätten wir 1,30 Meter, 40, 50 Wassersäulendruck, das 10, 20, das 10 bis 13-fache, bis 15-fache. Das wäre nicht auszudenken. Was wiederum uns ein interessantes Wort in Erinnerung bringt, es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage habe. Gott hat das wunderschön unterteilt. Aber wenn dieses Werk nicht funktioniert und ich sehe in den Muskeln, die den Rückstrom des Blutes zum Herzen begünstigen, den Dienst der Eltern an ihren Kindern, den Dienst der Ältesten oder der Diakone oder der Apostel oder wie auch immer, an der Gemeinde oder an den Bedürftigen, der ihn ermutigt und ihm zeigt, wie er seinen Sündenstrom zum Himmel bringen kann. Diese Massage muss sein und sie muss unterstützt sein von Klappen. Das Gesetz ist der Maßstab und das zeigt uns einen Weg und nur dieser Weg. Wenn aber dieser Dienst vernachlässigt wird, das heißt, wenn wir viel rumsitzen und die Muskeln nicht bewegen, dann dehnen sich die Venen aus und die Klappen schließen nicht mehr. Wenn die Eltern ihre Aufgabe an den Kindern vernachlässigen, dann dehnen sich die Venen aus. Das heißt, das Gesetz ist nicht mehr in ihrem Herzen. Es funktioniert nicht mehr. Es schließt nicht mehr. Es greift nicht mehr. Und was macht das Blut dann? Oder was macht ihr Charakter dann? Der geht nach allen Richtungen. Da ist kein gezielter Strom mehr vorhanden. Und die Folge ist, das Blut strömt nicht mehr zum Herzen zurück. Oder die Sünden, die die Kinder quälen und die Eltern mit, kommen nicht mehr zu Christus. Und so haben wir nicht mehr den Fall, dass an jeder Tag seine eigene Last habe, sondern wir haben die Last von vielen, vielen, vielen Tagen zu tragen, von aufgehäuften Sünden, die nicht bereinigt sind und die uns kaputt machen. Würden sie aber zu Christus gebracht worden sein, da würden sie uns nur kurze Zeit drücken und dann würde sich Segen breit machen. Und so quälen wir uns Tage, Jahre, ja Jahrzehnte mit einem zunehmend sich verschlechternden Charakter rum, was nicht sein müsste, würden diese Dinge funktionieren. Könnt ihr das sehen, dass die Muskeln diejenigen bedeuten, die dem anderen eine Stütze sind, die den anderen ermutigen, seine Sünden zum Himmel zu bringen, die ihm zeigen, wie das geht und so weiter, so ein richtiger, ja, ein richtiges geistliches Amt. Könnt ihr das sehen? Und es ist wichtig, dass diese Muskeln ständig am Arbeiten sind. So, wenn ihr sitzt und gesunde Venen haben wollt und der Blutstrom zum Herzen zirkulieren soll, also der Kreislauf des Lebens funktionieren soll, dann müsst ihr eigentlich mit euren Füßen spielen. Einfach so, das kann man ganz nebenbei machen. Bitte? Die können ja still sitzen. Kein Mensch merkt, wenn ich mit meinen Füßen wackle. Aber der Mensch ist gebaut zur Bewegung. Bewegung ist das Grundprinzip, das wird noch mal eine ganze Woche fassen, nur über Bewegung sich zu unterhalten. Aber mir ist wichtig, dass er jetzt eigentlich das Herz-Kreislauf-System in einigermaßen kompletter Form versteht. Wir haben die zwei Herzen, wir haben die Hauptschlagader, die zwei Abteilungen hat. Eine Abteilung, die über dem Zwerchfell ist, die Brustschlagader, und das andere ist die Bauchschlagader. So haben wir ja Offenbarung 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, welche ihm Gott gab. Der hat sie gesandt durch seinen Engel, das ist der himmlische Teil, der Teil der Aorta über dem Zwerchfell, hat sie dem Botschafter gegeben, das ist der Teil der Bauchschlagader unter dem Zwerchfell, und dann verteilt sich's. Ja? Genau dasselbe hier, dann geht es zu den Kapillaren, hier findet der große Austausch statt, 90% direkt zu Christus, 10% gehen über den Nächsten, dann kommen unsere Venenklappen, wo das Gesetz wieder eine große Rolle spielt, es zeigt uns, was der richtige Weg ist. Ja? Der Dienst der Muskeln, der das Ganze fördert, und die Liebe Christi, die uns zieht, der Sog des Herzens. Und dann haben wir das im rechten Herzen wieder bei Christus. Und dann nimmt der Kreislauf seinen Gang über Gott wieder zurück zu Christus. Und was der Grundsatz war, ist der, dass die Extremitäten warm bleiben müssen. Das war ein wichtiger Punkt, um das Ganze im Laufen zu halten. Und wenn Krankheit da ist, dann ist es unsere Pflicht zu schauen, wie kann ich den kranken Teil wieder so an diesen Kreislauf anschließen, dass wieder Leben fließt. Und das geht, ich möchte euch nur einen kurzen Ausblick geben, nicht nur mit Wasser, sondern auch wunderschön mit Massage. Wenn ich begreife, dass ich die so anwenden muss, dass ich den Teil, der gestört ist, an den Kreislauf wieder anschließen muss, dann hat man wunderschöne Ergebnisse, weil wenn das Leben fließt, heilt es auch.